gehen, zu den Kindern rausspielen. Kleine Körper, die überrennen und willst du hin. Du kannst dich wegrennen, wenn die Bombe fällt und die Zeit verrennt. Es ist mir egal, sei mir meine Hand hält. Sei mir die Bombe fällt und die Zeit verrennt. Es ist mir egal, sei mir meine Hand hält. Wenn die Bombe fällt, wenn ich wegrennen. Mein Leben ist mir egal, sei mein Körper und ihr brennt. Wir haben angekommen, sind keine Kämpfe. Die Sand am Himmel, mein Tod kann man verändern. Wenn die Bombe fällt und die Zeit verrennt. Es ist mir egal, sei mir meine Hand hält.